22. Kapitel. Als Korporal Trim seine beiden Mörser beschickt hatte, freute er sich über die Maßen, über das Werk seiner Hände und wohlwissend, was es seinem Herrn für ein Vergnügen machen würde, sie zu sehen, konnte er dem Verlangen unmöglich widerstehen, solche stehenden Fußes nach seinem Zimmer zu bringen. Außer dem moralischen Satze, auf welchen ich bei Erwähnung der Türe und Angel anspielte, hatte ich auch eine spekulative Betrachtung auf dem Korn, die daraus entspringt, und die ist diese. Wäre die Türe aufgegangen und hätte sie sich in den Angeln gedreht, wie Türen eigentlich sollten, dann wäre bei Korporal Trims Eintreten keine Gefahr weder für den Herrn noch Bedienten gewesen. Den Augenblick, da er gesehen hätte, dass mein Vater und mein Onkel Toby fest schliefen, wäre er mausestill fortgegangen und hätte beide in ihren Lehnstühlen so süß fortträumen lassen, als er sie gefunden. Das war aber unmöglich, da man diese Türe hatte hinknarren lassen. »Na, was gibt's? Wer ist da?« rief mein Vater, der den Augenblick aufwachte, als die Türe zu knarren begann. »Ich wollte doch mal, dass der Schmied nach der vertrackten Türe sähe. Es ist nichts, gnädiger Herr«, sagte Trim, »als zwei Mörser, die ich hereinbringe.« »Ich will hier keinen Lärmen haben«, sagte mein Vater. »Wenn Dr. Slop Spezereien zu stampfen hat, dann soll man's in der Küche tun.« »Mit euer Gnaden wohlnehmen«, sagte Trim, »es sind zwei Bombenmörser zu einer Belagerung auf nächsten Sommer, die ich aus ein paar steifen Reitstiefeln gemacht habe. Obadja hat mir gesagt, euer Gnaden brauchten's nicht mehr.« »Ach, hol's der Teufel«, schrie mein Vater und sprang fluchend vom Stuhle auf. »Unter aller meiner Habe ist mir nichts lieber und teurer als diese Steifstiefel. Sie kommen doch von meinem Urgroßvater her, Bruder Tobi. Es waren Erbstücke.« »Ja, so tut es mir leid«, sagte mein Onkel Tobi, »dass Trim sie vom Hauptgute getrennt hat.« »Ich habe nichts aufgetrennt, gnädiger Herr«, sagte Trim. »Ich habe nur die Stülpen abgeschnitten. Ich kann alte, ewige Dinge ebenso wenig leiden als ein anderer«, sagte mein Vater. »Aber diese Steifstiefel«, fuhr er fort, »aber ärgerlich, Bruder, die sind schon seit dem Bürgerkrieg in unserer Familie. Sir Roger Shandy trug sie in der Schlacht bei Marstonmoor. Ich versichere dich, ich hätte sie nicht für 10 Louisdor gegeben.« »Ich will dir das Geld geben, Bruder Shandy«, sagte mein Onkel Toby, betrachtete dabei die beiden Mörser mit unendlichem Vergnügen und fuhr mit der Hand nach der Geldtasche. »Bruder Toby«, versetzte mein Vater mit veränderter Stimme, »du kümmerst dich nicht, was du für Geld verschleuderst, wenn nur«, fuhr er fort, »für eine Belagerung das Geld ist. Habe ich nicht jährlich 140 Louisdor Renten und meine Pension dazu«, rief mein Onkel Toby. »Glaube mir, liebster Bruder Toby«, fuhr mein Vater fort, »diese, deine Kriegsoperationen übersteigen deine Kräfte, sie verleiten dich zu Ausgaben, sie werden dich endlich an den Bettelstab bringen.« »Ja nun, Bruder, was hat das schon zu bedeuten«, versetzte mein Onkel Toby, »solange wir wissen, dass es zum Besten unseres Vaterlandes geschieht.« Mein Vater musste ein Lächeln verbeißen. Sein Zorn war allemal höchstens nur ein Knallpulver, und Trims Dienstfertigkeit und Einfalt und die großmütige, obgleich steckenreiterische Gesinnung meines Onkels Toby söhnte sie augenblicklich beide wieder mit ihm aus. Großmütige Seelen, Gott erhalt euch und eure Bombenmörser dazu, sagte mein Vater bei sich selbst.